Sunday Service. Ihr hört das Freisender-Kombinat in Hamburg zu Empfang auf 93,0 MHz über Antenne zumindest. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Ein paar gute Konzerte sind dabei. Eben gerade gab es die Treetop Flyers, eine Band aus London, die aber ihr Album The Mountain Moves im sonnigen Kalifornien, im Strand von Malibu aufgenommen haben. Und aber im grauen Hamburg live auftreten werden. Und zwar am Dienstag, den 14. Mai, spielen sie in der Prinzenbar. Am gleichen Tag veranstaltet das Musikmagazin Intro eine Partyreihe im Übel und Gefährlich mit einigen Bands. Da spielen auf die Might Oaks, Young Galaxy, eine Band namens Claire und Churches. Churches mit V geschrieben, hier so mit ihrem Track Recover. Das waren Churches, das neue große Pop-Ding, Fragezeichen, zumindest schon ziemlich heiß gehandelt, das Ganze vielleicht auch schon ein bisschen zu heiß. Genau, Churches spielen zusammen mit Claire, mit Young Galaxy und Might Oaks, ungefährlich, und zwar am Dienstag, den 14. Mai. Am gleichen Tag sind die Conquering Animal Sound zu Gast in der Astra-Stube. Die Band kommt aus Schottland, besteht aus zwei Leuten, Annike Karpmann und James Scott, die haben sich dort irgendwie an der Uni kennengelernt, schätze ich mal. Und ihr zweites Album, gerade veröffentlicht, On Floating Bodies heißt dieses. Und hier kommen Conquering Animal Sound mit ihrem Track The Future Does Not Require. Sounds aus Glasgow. Die haben, wie gesagt, mit On Floating Bodies gerade eine sehr schöne Platte veröffentlicht. Von der hörten wir den Track The Future Does Not Require. Und diese Band könnt ihr live erleben. Am Dienstag spielen sie in der Astra-Stube. Da passt das musikalisch auf jeden Fall auch ziemlich gut hin. Am Mittwoch sind die Pigeon Detectives zu Gast im Molotow. Die Band hat gerade eine neue Platte veröffentlicht. Ich habe sie leider noch nicht in den Fingern gehabt. Deshalb gibt es hier was Älteres von dem Album Upguard and At Them, welches vor 2 Jahren erschien. Hier ein Track, She Wants Me. Pigeon Detectives bieten hier ganz klassischen Indie-Sound mit ihrem Track She Wants Me. Das Ganze könnt ihr live erleben. Die Pigeon Detectives treten auf im Molotow und zwar am Mittwoch, den 15. Mai. Am gleichen Tag sollte Marcus Tolliver in der Prinzenbar spielen, der amerikanische R&B-Künstler, der auch ein bisschen Klassik, sage ich mal, Wurzeln dabei hat, hat gerade eine neue Platte veröffentlicht und das Konzert wurde abgesagt, weil er irgendwelche Promo-Verpflichtungen hat für irgendwelche Geschichten und das wird auch, glaube ich, nicht nachgeholt. Also Marcus Tolliver am Mittwoch in der Prinzenbar fällt aus, ersatzlos gestrichen. Am Freitag gibt es dann im Hafenklang einen isländischen Abend. Dabei sind Sinfang und Pascal Pinon sind zwei Zwillingsschwestern aus Island. Jofridur und Astildur Akadottir heißen sie. Haben gerade mit Twosomeness eine neue Platte veröffentlicht. Davon der Track Iki Venmata. Thank you. En settur sig húna og ég held heima leið Það enginn stígur þar sem hann gengur Að hjörkan sem umlikur hann vopni myrkrinu Fuglin leiður hann eftir tilbaka Hann á heima mit ihrem Track Ecki van Marta das Ganze live zu erleben am Freitag im Haf entlang. Die beiden Geschwistern aus Island, ebenfalls dabei aus Island, ist Sin Fang, das ist das Soloprojekt von Sindrima Sigfusson. Ich spiele ansonsten auch bei der Band Sea Bear mit, aber als Sin Fang macht er Solomusik von seinem aktuellen Album Flowers. Hier der Track Look at the Light. to breathe around you. My lungs fill up with sea, I know. Oh, oh. It hurts to be around you. I know you feel it too, I know. Shining light for you to look at. Get the Light, ein Track von Sin Fang. Das Ganze gibt es im Hafenklang live zu erleben, zusammen mit Pascal Pinot und beide Bands aus Island. Beide spielen am Freitag, den 17. Mai im Hafenklang. Am gleichen Tag im Molotow auf der Bühne stehen Chakamak. Chakamak kommen aus Berlin, sind jung und ungestüm und haben gerade eben mit Giles ihre zweite Platte veröffentlicht. Davon hören wir einen Track, der heißt Karl Egal. Hallo, hallo, Linda, wie geht's, wie geht's, wie steht's, und was macht Karl, mir egal, oh. Hallo, hallo, Wendy, trink mal Brandy, frag nix Sandy, kein Martini, nimm den Whisky, rüber zu mir, ich zeig dir was, ich weiß nicht, was es ist, doch nehm mir was, haha. Wow. So, Chakamak und ihr Song Karl Blau, oder wie hieß der? Nee, Karl Egal hieß der, genau. Chakamak aus Berlin sind in Hamburg, fallen über die Hansestadt her. Und am Freitag, den 17. Mai, sind sie im Molotow auf der Bühne. Am Samstag sind Two Hours Traffic aus Kanada in Hamburg und spielen im Freundlich und Kompetent, diesem kleinen Laden in Winterhude in der Gertigstraße, von ihrem letzten Album Foolish Blood, erschienen Anfang des Jahres. Komm hier, Two Hours Traffic mit dem Track Magic. Gehörige Portion gute Laune Pop ohne Ecken und Kanten bieten Two Hours Traffic und das Ganze dann live am Samstag, den 18. Mai im Freundlich und Kompetent. Am Sonntag im Knust findet das About Songs Festival statt. Da treten wirklich richtig viele Bands auf. Dennis Whitmer ist dabei, Two of Saints, Dangers of the Sea, River Giant, Talking to Turtles und Rocky Votolato. Der amerikanische Singer-Songwriter hat letztes Jahr erst mit Television of Saints eine schöne Platte veröffentlicht. Davon für euch nochmal sein Song Little Spring. Little Spring, you know that when our world ends, next one will begin. Neon eyes again, oh little spring. I think you always held the key. I jumped the fence, I had to steal it. In your holy house, I cleaned the floor. left a note spelled out forever. You gave me a girl, I gave you a boy. Yeah, we were faster than Camaros, side by side on down the highway lines. Engines hum familiar songs. I loosened up my tourniquet and raced my blood up to the crest. I held my breath at the speed of light. Scenery goes rushing by. Can't wait till we collide. Years flew by and I caught the door. Once or twice I thought to take it. Some days it's hard to be alive. Up is the only way of giving. And every time I'm at my end, you come to me with cool, clean water. Little spring, you know that when our world ends, the next one will begin. Curls will swing again, oh little spring. I loosened up my tourniquet and raced my blood up to the crest. I held my breath at the speed of light. The scenery goes rushing by. Light behind neon eyes. Never learned to die. Can't wait. Can't wait till we collide. Rocky Votoleto war das mit seinem Track Little Spring. Er ist der Headliner neben vielen kleineren anderen Bands. Am Sonntag im Knust beim About Songs Festival. Am Montag dann, den 20. Mai, ist das Unknown Mortal Orchestra zu Gast in der Prinzenbar. Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier kommen sie mit ihrem Track From the Sun. Das Unknown Mortal Orchestra hörten wir mit dem Track From the Sun. Die Band live nächsten Montag, den 20. Mai in der Prinzenbar. Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Das Unknown Mortal Orchestra, das ist die Band von Ruben Nielsen. Der ist gebürtiger Neuseeländer. Spielte mal bei den Mint Chicks. Die zogen dann komplett in die USA, von Neuseeland aus nach Portland, Oregon. Die Band löste sich aber auf. Und ja, das Trio Unknown Mortal Orchestra wurde ins Leben gerufen. Das erste selbstbetitelte Album schien in Insiderkreisen recht erfolgreich gewesen zu sein. Ich kenne es leider nicht, muss ich zugeben. Immerhin wurde aber das etablierte Indie-Label Jack Jaguar auf Unknown Mortal Orchestra aufmerksam und eben dort erschien vor kurzem das Nachfolgewerk 2. Die Musik auf dem Album ist keine Neuerfindung des Indie-Rock, stattdessen eher altbekannte Zutaten wie ein bisschen Lo-Fi, ein bisschen 60s, Psychedelic und ein bisschen Pop. Und natürlich auch gereiftes Songwriting, was in einem Topf geworfen wird und herauskommt ein wirklich sehr gutes Album mit diversen schrägen Ohrwürmern. Die Puristen von Pitchfork werfen hier Ruben Nielsen vom Unknown Mortal Orchestra an Überproduktion vor, ja, weil es wohl jetzt auch ein bisschen mehr Geld gab vom Plattenlabel. Aber ganz ehrlich, produziert klingt es auf jeden Fall nicht, was hier auf dem neuesten Album vom Unknown Mortal Orchestra zu hören ist. Hier noch ein Track von ihm, One at a Time, das Ganze live nächsten Montag in der Prinzenbar. One at a Time. Großartige Songwriter-Kunst hier vom Unknown Mortal Orchestra. Großartige Musik hier, das Ganze vom Album 2. Und ihr könnt die Band live erleben am Montag, den 20. Mai, in der Prinzenbar Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Und da das auch schon so weit war, alles hier mit den Konzerttipps und noch ein bisschen Zeit ist, gleich noch ein Track and Day von dieser wirklich fantastischen Platte, von dieser großartigen Band. Das Unknown Mortal Orchestra mit The Opposite of Afternoon. Unknown Mortal Orchestra klingt hier aus. Der Track hieß The Opposite of Afternoon. Diese wirklich großartige Band live nächsten Montag in der Prinzenbar. Dann noch ein Tipp ohne Ankündigung, ohne musikalische Ankündigung, aber auf jeden Fall der Tipp, dorthin zu gehen, und zwar zum Blurred Edges Festival. Wird noch statt in Hamburg. Das Festival für aktuelle Musik bis zum 18. März. In verschiedensten Orten treten ungewöhnlichste Bands auf. Zum Beispiel könnt ihr live erleben das Commerzbow Quartett nächsten Samstag, den 18. Mai. Und zwar im alten Elbtunnel St. Pauli. Straßenmusik unterirdisch sozusagen. Das Ganze geht los um 15 Uhr. Mehr zum Blurred Edges Festival unter blurrededges.de. Da gibt es das ganze Programm dann auch online nochmal nachzulesen. So viel hier zu den Konzerttipps beim Sunday Service. Weiter geht's mit den Crystal Fighters und ihr Track You and I. Happy spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Nothing else but you and I. You and I. You and I. Ain't nobody else. You and I. You and I. No one else. Nothing else but you and I. You and I, die Crystal Fighters, ein Trio, bestehend aus spanischen und englischen Musikerinnen und Musikern, sind inzwischen schon ganz schön auf Kommerz getrimmt. Ihr Track You and I vom Denise erscheinenden Album Cave Rave. Papiertigre, so heißt eine Band, von der ich nicht weiß, wo sie herkommen, aber sie haben eine schöne 7-Inch veröffentlicht. Davon haben wir den Track Personal Belongings.